Wie aus weiter Ferne hörte Atreo noch, dass die kindliche Kaiserin mit leiser, sanfter Stimme einen Befehl gab. Dann fühlte er sich von mächtigen Armen behutsam emporgehoben und fortgetragen. Lange war es dunkel und warm um ihn. Viel, viel später erwachte er einmal halb, als ein köstliches Nass seine trockenen, aufgesprungenen Lippen berührte und durch seine Kehle rann. Undeutlich sah er um sich etwas wie eine große Höhle, deren Wände nur aus Gold zu bestehen schienen. Und er sah den weißen Glücksdrachen neben sich liegen, und dann sah er oder ahnte es mehr, dass in der Mitte der Höhle eine Quelle sprudelte. Und um diese Quelle lagen zwei Schlangen, die einander in den Schwanz bissen, eine helle und eine dunkle. Aber dann strich eine unsichtbare Hand über seine Augen, und das tat unsagbar gut. Und Atreo versank wieder in tiefen, traumlosen Schlaf. Zur gleichen Zeit verließ die kindliche Kaiserin den Elfenbeinturm. Sie lag auf weiche, seidene Kissen gebettet in einer Sänfte aus Glas, die von vieren ihrer unsichtbaren Diener getragen wurde, so dass es den Anschein hatte, als schwebte diese Sänfte langsam von selbst dahin. Sie durchquerten das Gartenlabyrinth oder vielmehr das, was davon noch übrig war. Oft mussten sie Umwege machen, da viele der Pfade schon ins Nichts mündeten. Als sie schließlich den äußersten Rand der Ebene erreichten und das Labyrinth verließen, hielten die unsichtbaren Träger inne. Sie schienen auf einen Befehl zu warten. Die kindliche Kaiserin richtete sich in ihren Kissen auf und warf einen Blick zurück auf den Elfenbeinturm. Und während sie in ihre Kissen zurücksank, sagte sie: »Geht weiter, geht einfach weiter, irgendwohin.« Ein Windstoß fuhr in ihr schneeweißes Haar. Es wehte lang und schwer wie eine Fahne hinter der gläsernen Sänfte her.